Traum von Jahrtausenden soll Wirklichkeit werden. Geträumt von Gelehrten im Altertum, im Mittelalter und in der Neuzeit. Gedacht von Forschern vieler Länder. Vorhergesagt von Fantasten, von Pionieren und Science-Fiction-Schreibern. Der Mensch soll zum ersten Mal den Mond betreten. Am 4. Oktober 1957 begann das Weltraumzeitalter. An diesem Tag hatte eine kleine, 84 Kilogramm schwere sowjetische Stahlkugel mit ihren Piepstönern die Welt aufhorchen lassen. Sputnik 1, der erste Satellit in einer Erdumlaufbahn. Am 12. April 1961 umkreiste der Kosmonaut Juri Gagarin in 1,5 Stunden unseren Mutterplaneten und wurde zum ersten Menschen im All. Amerika nahm diese Herausforderung an. Wenige Tage später erklärte in einer berühmten Kongressbotschaft Präsident John F. Kennedy: Why some say the moon? Why choose this as our goal? And they may well ask, why climb the highest mountain? Why 35 years ago fly the Atlantic? Why does Rice play Texas? We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard. Wir haben nicht den einfachen Weg gewählt, sondern den schwierigen. Unser Ziel ist der Mond. Wir haben den Mond gewählt. Und Präsident Kennedy erklärte, bis zum Jahre 1970 würden die Vereinigten Staaten einen Mann zum Mond bringen und wieder zurück zur Erde. Der große historische Tag ist angebrochen. Heute, 16. Juli um 14.32 Uhr, wird sich die 3000 Tonnen schwere Saturn V-Rakete in den Himmel erheben und 3 Astronauten zum Mond tragen. Ihre Namen werden für alle Zeiten in die Geschichte der Raumfahrt eingehen. Neil Armstrong, der Kommandant, Edwin Aldrin, der Pilot der Mondfähre und Mike Collins, der Pilot des Apollo-Raumschiffes. Diese 3 mutigen Männer sind ausersehen, einen uralten Traum der Menschheit zu erfüllen. Sie werden den 384.000 Kilometer entfernten Erdtrabanten umkreisen und dann sollen 2 von ihnen, Armstrong und Aldrin, mit der Mondfähre abkoppeln und mit diesem utopisch aussehenden, insektenartigen Raumschiff hinuntergleiten zur Mondoberfläche. 2,5 Tage wird die Reise zum Mond dauern. Am 20. Juli ist vorgesehen, dass Armstrong und Aldrin völlig allein auf sich gestellt, nur unterstützt durch Funk von den Bodenstationen, eine weiche Landung auf dem Mond im Meer der Stille durchführen sollen. Ihre Reise begleiten alle guten Wünsche der gesamten Weltöffentlichkeit. Und jetzt scheint plötzlich die Zeit stillzustehen. 600 Millionen Menschen sitzen an ihren Fernsehschirmen. Die letzten 3 Minuten des Countdown haben begonnen. Die riesige Rakete ist vollgetankt, die erste Stufe mit 2200 Tonnen Kerosin und flüssigem Sauerstoff, die zweite Stufe mit flüssigem Sauerstoff und Wasserstoff. Treibstoffe, die eine Siedetemperatur bei minus 183 und minus 253 Grad Celsius haben. Die letzten Überprüfungen werden vorgenommen. Seit mehr als 2,5 Stunden sind nun die Astronauten in 110 Meter Höhe im Apollo-Schiff mit dem Namen Columbia bereits angeschnallt. Alle Anschlüsse sind hergestellt. Hier im Startzentrum im Kennedy Space Center waren tausende Arbeiter, Techniker und Ingenieure mit den letzten Startvorbereitungen beschäftigt und erwarten den großen Augenblick. Alle leitenden Ingenieure sitzen vor ihren Monitoren. Der Chefarzt der Astronauten und sein Stab überprüfen alle Daten, die Herztätigkeit, Atmung und die übrigen Körperfunktionen. Die Schlussphase des Countdown hat begonnen. Unter der Kontrolle von Computern sind die Treibstoffe stufenweise unter Startdruck. Und jetzt die erregenden letzten 30 Sekunden. Fantastisch, wunderbar, ein Bilderbuchstart. Apollo 11 ist auf dem Weg zum Mond. Eine Minute und 21 Sekunden nach dem Start erreicht die Rakete jene Zonen, in denen der größte Staudruck herrscht. Der Lärm innerhalb der Kabine ist so groß, dass sich die drei Astronauten nur mehr optisch verständigen können. Das Wort gegenseitig würden sie nicht mehr hören. Die Vibration ist so groß, dass sie an die Grenze des Erträglichen geht. Es ist die härteste Belastung für die Konstruktion der gesamten Rakete. 2 Minuten und 25 Sekunden brennen die Raketenmotoren der ersten Stufe und verbrennen pro Sekunde 13 Tonnen Treibstoff. Jetzt ist die Rakete bereits weit über dem Atlantik. Obwohl der Schub gleich bleibt, wird die Beschleunigung immer größer, da die Rakete jede Sekunde leichter wird. In knappen 2,5 Minuten sind 2200 Tonnen Treibstoff verbraucht. Dann wird die Stufe abgetrennt. Nach Brennschluss und Abtrennen auch der zweiten Stufe erreicht Apollo 11 durch die Schubkraft der dritten Stufe die vorgesehene Umlaufbahn. 1,5 Mal umkreist das Raumschiff die Erde in 185 Kilometer Höhe. Astronauten prüfen alle Geräte durch. Alles ist in Ordnung. Houston gibt grünes Licht für den Mondschuss. Apollo 11 antwortet, wir haben verstanden. Durch neuerliches Zünden der dritten Stufe wird die Geschwindigkeit auf mehr als 39.000 Stundenkilometer erhöht. Columbia trennt sich von der Raketenstufe, dockt mit der Mondfähre Eagle an und führt das sogenannte Transpositionsmanöver durch. Die erreichte Geschwindigkeit ist groß genug, um das erdschwere Feld zu verlassen und das mondschwere Feld zu erreichen. Nach 2,5 Tagen antriebslosen Fluges ist das Raumschiff Apollo 11 heute Samstag um 18.21 Uhr in eine Mondumlaufbahn eingeschwenkt. Die Bahn ist elliptisch. Der mondnächste Punkt liegt in 111, der mondfernste Punkt in 305 Kilometer Höhe. Um 22.42 Uhr wird diese Bahn durch ein weiteres Zünden des Triebwerkes nahezu kreisförmig in 110 Kilometer mittlerer Höhe stabilisiert. Sonntag, 20. Juli, 21.16 Uhr. Kommandant Armstrong und sein Co-Pilot Aldrin sind um 14.27 Uhr durch den Verbindungstunnel in den Mondkäfer gekrochen und haben um 18.45 Uhr vom Mutterschiff abgedockt. Sie sind nunmehr ihrem Ziel zum Greifen nahe. Während Collins im Kommandoteil in 112 Kilometer Höhe weiterkreist, wurde um 20.08 Uhr durch Triebwerkszündung der Abstieg der Fähre begonnen. Nach einer Brems- und Annäherungsphase sind Armstrong und Aldrin gerade jetzt in der letzten und gefährlichsten Landephase. Höhe der Mondfähre gegenwärtig ca. 150 Meter über dem Mondboden. Entfernung zur Landestelle ca. 600 Meter. In wenigen Sekunden wird sich entscheiden, ob die Landung glückt. We're go, same time, we're go. 60 seconds. Lights on. 30 feet down, 2.5. Picking up some dust. 30 feet, 2.5 down. Great shadow. 4 forward. 4 forward, drifting to the right a little. Ready? 9.5. 30 seconds forward. Good. Ready? Contact light. Okay, engine stop. Der Raketenmotor hat gestoppt. Power control, both autos, decent engine command override off. Engine arm off. 413 is in. We copy you down, Eagle. Listen, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Der Igel ist gelandet. Der Adler ist gelandet. Anscheinend eine perfekte Landung. Das ist die große Sensation. Die bemannte Mondlandung ist geglückt. Big boulders and rocks for about one or two crater diameters around it, and it required us going in P-66 and flying manually over the rock field to find a reasonably good area. Das war sehr gut zu verstehen. Die Übertragung war jetzt einwandfrei. Es war also eine ziemlich schwierige Angelegenheit. Die Mondfähre wurde über einen großen Krater hinweggetragen und von der Größe etwa eines Fußballfeldes mit vielen Unebenheiten und Gesteinen. Und dann haben die beiden manuell über diese Felsblöcke hinweggesteuert, um einen besseren Landeplatz zu finden. Und sie haben ihn gefunden. In der Bodenstelle in Houston. Und überall an den Fernsehschirmen gibt es nur glückliche, strahlende Gesichter. Ah, das ist aber lustig. Armstrong wünscht sich jetzt ein Bier zu trinken. Natürlich ist das unmöglich im Raumschiff. Houston lobt, es war eine sehr schöne Arbeit, die Sie getan haben. Und jetzt beschreiben die beiden Astronauten die Details, die man von oben sieht. Es sieht aus wie eine Sammlung von jeder Art von Steinen, die man auch auf der Erde finden kann. Die Farbe ist sehr abhängig, von welcher Seite man es ansieht. Die Farben sind auch nicht sehr kräftig. Aber die Gesteine und die Felsbrocken rund um die Mondfähre sehen alle mehr oder minder gleich aus. Damit ist das erste große Ziel der Apollo 11 Mission erreicht. Bei einer schlechten Landung allerdings hätten Armstrong und Aldrin die Chancen einer Rückkehr vertan, ihre Rückfahrkarte zur Erde verspielt. In den nächsten 2 Stunden ist es nun Ihre Aufgabe, alle Systeme der Mondfähre gemeinsam mit dem Kontrollzentrum in Houston zu überprüfen und sich nach einer Ruhepause für den Ausstieg vorzubereiten.